Telekom, Fernsprecher Maaßenstraße 7 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein selbstgebastelter Aushang mit Farbfotos, der Überschrift 250 Euro Belohnung für die Wiederbeschaffung meines Hundes. Er ist am 12.09.2007 gegen 19 Uhr vor dem Kaisers am Neuendorfplatz verschwunden. Er hat 4 weiße Pfoten, einen weißen Brustkorb und eine weiße Schwanzspitze. Der Rest ist braun, außerdem hat er Schlappohren. Ich bin über jede Hilfe dankbar, Hinweise unter und dann kommt eine Mobiltelefonnummer und die Dame heißt Andrea Schulz. Ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.